marschiert ein. Zu allem bereit. Sie foltert und tötet. Macht alles kaputt. Es bleibt nichts. Waffen aus den Westen machen's möglich. Waffen von der NATO töten täglich. Menschenrechte werden zur Farce. 100.000 beißen ins Gras. Römer schiebt sie ab, verbiegen ihre Partei. Liefern billige Waffen in die Türkei. Wenn sie für ihre Rechte demonstrieren, kriegen sie die deutsche Stadt auch zu spüren. Der Verletzter nicht stellt, niedergebrannt. Die Frau musste sterben, denn sie ist nicht gerannt. Verständete Kinder und Hilfe auf Schwaden. Keiner von ihnen wird hier begraben. Die letzte Ehre erweist man ihnen nicht. Denn die Mörder haben nur ihre nicht. Im Dienst für ein stolzes Vaterland. Kurdistan bleibt in türkischer Hand. Verbietet ihre Partei, liefert billige Waffen in die Türkei. Es sind für ihre Rechte, demonstrieren, kriegen sie die deutsche Schande zu spüren. Und jetzt sind Kinder was von terroristischen Kurden. Von der schnürreichen Seite begeht Massenmorde, wehren sie sich nicht, wenn man sie fern nicht. Denn in diesem Konflikt wird es nicht mehr so schlecht, denn verbietet ihre Partei, liefert billige Waffen in die Türkei. Wenn sie für ihre Rechte demonstrieren, kriegen sie die deutsche Stadt zu spüren.